Ich sag, das war eine schlechte Idee. Du kannst doch nicht in Rappen, geh lieber deinen eigenen Weg. Denn wir nehmen dich nicht auf, APK ist was Besseres. Wir sagten nur, vielleicht ist aber auch nur, wenn du besser wirst. Wir reden mal in 10 Jahren, vielleicht bist du dann besser. Und vielleicht kriegst du dann nicht mehr so eine Scheiße, so wie jetzt, Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist noch nicht verloren. Ich seh bei dir nur Zukunft, jeder hat mal klein angefangen. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Ja Mann, ich weiß es nicht, doch ich bin mir sicher, dass du ein Rapper wirst. Ich bin nicht arrogant, was soll der Scheiß denn eigentlich? Das war einzig und allein meine eigene Meinung, du Bitch. Okay, und das war jetzt erstmal zu dir, B.O. Wollte einfach mal meine Meinung sagen und Ecstasy will jetzt nochmal auf Kings Tyler Bezug nehmen. Yeah. Naja, King Styler, du wirkst ein bisschen unsympathisch. Ob das daran liegt, dass dein Ruf nicht so gut ist? Was ich gehört hab, ist nicht schön, du bist nicht schön. Was soll die Gangster-Scheiße? Du bist puffverwöhnt. Was soll die Scheiße? Wir beide sind arrogant. Wir sind die besseren Rapper, das ist nun mal ein Fakt. Lern es zu akzeptieren, auch wenn es zu viel wird. Und du jeden Tag trainierst, kannst du uns niemals überbieten. Ihr seid so unglaubwürdig, ihr habt hier nichts zu suchen. Kiss my ass, little fool, don't you want to be true? Nein, ehrlich, ihr könnt nicht behaupten, dass ihr gleich gut seid. Besonders du bist der Poser, das finde ich richtig scheiße. Aber was sollst du bist und bleibst ein Proll, der es nicht schaffte, aber zu APK wollte.